Was zählt dazu, was nicht? Allerdings ist das Messen nicht ganz einfach. Was gilt als Schutzgebiet? Und welche Kriterien müssen dafür erfüllt sein? Allein in Deutschland gibt es mindestens 6 verschiedene Schutzkategorien, von denen Naturschutzgebiete nur eine darstellen. Dazu kommen Nationalparks, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparks und Schutzgebiete gemäß Natura 2000. Die nach den verschiedenen Kriterien ausgewiesenen Flächen können sich überlagern. Manchmal sind sie sogar deckungsgleich. Deshalb lassen sie sich nicht einfach addieren, um die Gesamtfläche in Deutschland zu errechnen. Reine Naturschutzgebiete, in denen besonders strenge Regeln gelten, machen hierzulande gut 6% der Fläche aus. Wildnisgebiete, also Flächen, die komplett sich selbst überlassen bleiben, gibt es in Deutschland sogar nur 0,6%. Das ist wenig und bleibt hinter den eigenen Zielen zurück. Die Bundesregierung hatte vorgegeben, bis 2020 2% der Landesfläche als Wildnis auszuweisen. Dieses Ziel wurde deutlich verfehlt. Dazu kommen die schon erwähnten Natura 2000 Schutzgebiete, die Teil eines europaweiten Netzes von Schutzgebieten und von Brüssel gefordert sind. Deren Anteil liegt in Deutschland bei 15,5%, in der EU insgesamt bei 17,5%. Nach Angaben der Bundesregierung bildet Natura 2000 das größte grenzüberschreitende koordinierte Schutzgebietsnetz weltweit. Hier den Überblick zu behalten ist schwierig. Ähnlich unübersichtlich ist die Lage weltweit. Oft lässt sich nicht genau ergründen, welches Gebiet zu welcher Schutzkategorie zählt. Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, hat die Internationale Naturschutzunion IUCN Richtlinien erarbeitet, die als Maß gelten für die Berichtspflichten im Rahmen der Konvention über die biologische Vielfalt. Sie unterscheidet 7 verschiedene Kategorien, die von striktem Naturschutz bis zum Schutzgebiet mit nachhaltiger Nutzung reichen. Diese Aufteilung scheint sich immer mehr durchzusetzen. Sie gilt jedenfalls bei den Vereinten Nationen und bei zahlreichen Nationalstaaten als Standard, aber längst nicht bei allen.